Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Über zwei neue Kinofilme spreche ich mit Hartwig Tegler. Der erste darf in Russland nicht in die Kinos. The Death of Stalin, eine britische Komödie, die den Diktator, naja, nicht gerade von seiner stärksten Seite zeigt. Welchen Arzt habt ihr gerufen? Oh, also, dieses Thema erörtern wir gerade. Ja, als amtierender Generalsekretär denke ich, das Komitee sollte darüber entscheiden. Das Komitee? Aber unser eigentlicher Generalsekretär liegt hier würdelos in einer Pisslache. Ich meine... Ein fesselndes Drama, Herrschaften, aber wir müssen ihn jetzt in sein Bett schaffen. Du nimmst den Kopf. Warum? Du bist der amtierende Generalsekretär. Es ist mir eine Ehre. Herr Tegler, was ist los in dieser Szene? Ja, tot war er noch nicht ganz zu diesem Zeitpunkt in dieser Anfangsszene von The Death of Stalin. Und das ist natürlich, man hört es ja schon am Ton, es ist ein wunderbar absurdes Theater. Also relativ schnell ist Stalin dann wirklich tot. Also wir beschäftigen uns hier ja mit dem März 1953. Da ist er dann tot. Aber schon während er noch seine letzten Atemzüge tut, während er also röchelt, versuchen Chruschtschow, Beria und die anderen, die um ihn herumstehen, also jedem Röcheln eine Bedeutung zu geben, hat er vielleicht damit seinen Nachfolger ausgewählt und es beginnen schon die Diadochenkämpfe. Und das ist alles ziemlich lächerlich und ziemlich dämlich, vermischt aber immer mit einer brutalen Machtgier, die diese Herren da sozusagen herausspielen, und alle sind sozialisiert aufs Überleben im Terrorsystem, und das hört nicht einfach auf, nur weil der alte Mann dann tot ist. Ja, das fragte ich mich gerade beim Zuhören. Wie hält denn der Film da eine Balance zwischen Ernsthaftigkeit und ja auch diesem absurden, diesem Komödienton? Ist der Komödienton einer, der sich da durchzieht? Also, was mich an diesem Film The Death of Stalin wirklich fasziniert, wie Regisseur Armando Iannucci es schafft, zu dieser eben ja auch akustisch von uns beschriebenen Groteske am Anfang, über die wir natürlich herzhaft lachen mögen, die Tragödie quasi dazu zu mischen. Denn das sind alles ja absurde Bemerkungen, wo jeder Satz also quasi sowas wie ein Todesurteil bedeuten könnte, wenn er falsch ist. Aber es ist natürlich auch deutlich, dass es hier um eine Gewalt geht, die in einem System eingezeichnet ist. Und wir sehen in gewisser Weise hier, man könnte das vielleicht so leicht flapsig sagen, eine Art von Game of Thrones aus den 1950er Jahren. Übrigens von der ja sich historisch anschließenden Tauwetterperiode oder der Entstalinisierung, die dann ja stattfindet, wenn Chruschtschow die Macht übernimmt in der UdSSR. Das interessiert den Filmemacher ziemlich wenig, weil ihm geht es darum, an einem bestimmten historischen Punkt ein System zu beschreiben, ein Terrorsystem, ein Gewaltsystem, was in die Menschen hineingegangen ist. Und unser Lachen ist da natürlich eine wichtige Strategie der Demaskierung und eben auch der Verteidigungsstrategie, die wir im Kino erleben dürfen. Ihr Fazit? Ja, großartig, klug, bitterböse. Das Lachen bleibt einem wirklich im Halse stecken. Und ich würde vorschlagen, Ernst Lubitsch-Film sein oder nicht sein, Chaplins Der große Diktator und, wie ich finde, den vollkommen unterschätzten Film von Leander Hausmann, Hotel Lux, den sollte man zusammen mit The Death of Stalin sehen, und das wird ein richtig heftiger Filmabend. Erstmal gibt es aber vielleicht noch einen anderen Film, den man sich angucken könnte, nämlich 1000 Arten Regen zu beschreiben von Isa Prall. Da geht es um einen 18-Jährigen, der sich komplett von seiner Familie zurückzieht und der seinen Vater damit zur Weißglut treibt. Mach auf! Mach die Scheißtür auf! Und komm mal raus jetzt! Schämst du dich nicht? Das bringt doch nichts. Jetzt bitte auf. Du kannst dich nicht einfach verdrücken. Ja, warum verdrückt er sich denn eigentlich, der Sohn? Ganz klare Antwort: Überforderung. Isa Prall bezieht sich am Anfang ihres Films auf ein Phänomen, das in Japan ziemlich bekannt ist. Das heißt Hikikomori. Und das bedeutet, dass Jugendliche, die also ins Erwachsenenalter eintreten, sich schlicht aus der Welt zurückziehen. Und das ist das Anfangsbild, was wir eben gehört haben. Und die Familie steht damit nicht am Rande, sondern mitten in einem Zusammenbruch und wird dabei, und das gibt dem Film auch den Titel, 1000 Arten Regen zu beschreiben, wird dabei mit kleinen Zettelchen immer wieder versorgt, die unter die Tür durchgeschoben werden, und das sind kryptische Meldungen über den Regen auf dem Planeten. Das klingt ja wie ein Film, der sehr an die Nieren gehen könnte, der packend sein könnte. Hat sie der Film denn gepackt? Ich bin mal ein bisschen vorsichtig mit der Antwort und sage erstmal das Positive: Es sind tolle Schauspieler. Bibiana Beglau als Mutter, Bjarne Mädel, den wir eben gehört haben, als er ausrastete, und die junge Emma Bading als Schwester. Das ist wirklich gut gespielt und das überzeugt auch, vor allen Dingen, weil die Perspektive dieses Films ist die der Familie, unsere Perspektive. Wir sehen Mike nie. wir sind immer vor der Tür, und dieses Verhalten von ihm, der also wie gesagt 18 geworden ist, wird zu einem emotionalen Brandbeschleuniger, nicht nur für die jüngere Schwester, sondern auch für Vater und Mutter. Aber, und jetzt kommt mein Aber, die Geschichte verliert mit weiterem Verlauf einfach den Bezug zu diesem ja sehr starken, spektakulären Anfangsbild und verwandelt sich dann doch in eine ziemlich konventionelle Drama über eine Familie, in dem es dann irgendwann auch vollkommen egal ist, ob dieser Mike in seinem Zimmer hockt oder nicht. Ich habe so den Eindruck, als ob der Anfang des Films mit diesem Bild dramaturgisch dann gar keine Rolle mehr spielt. Und das war mir dann doch am Ende zu wenig und ich fand es dann auch enttäuschend. Besten Dank. Hartwig Tegler war das mit den Filmen der Woche. 1000 Arten, Regen zu beschreiben und The Death of Stalin starten jetzt im Kino.